Unter dem Vorwand, seine Dramen als abschreckende Beispiele zur Besserung der Sitten zu verfassen, schreibt nämlich Heinrich Julius Ehebruchs- und Teufelskomödien mit Jean Bouzet, dem Hans Wurst, in der Hauptrolle. Gespielt werden diese Possen, deren Derbste von einem Weibe heißt, von englischen Komödianten am Hof zu Wolfenbüttel. Heinrich Julius Teufel haben keine menschenähnliche Gestalt. Doch können sie sich als Menschen verkleiden. Sie sind dämonische Wesen von halb tierartigem Aussehen. Und wenn der Teufel gegen Gott auch keine Chance hat, so ist der Mensch doch dem Bösen völlig machtlos ausgeliefert. Heinrich Julius lässt den Teufel in seinen Stücken die Sünder sogar prügeln, ein Recht, das er sich als Herzog ebenfalls anmaßt. Er gehört zu den schlimmsten Hexenverfolgern des 16. Jahrhunderts, übt die Gerichtsbarkeit des Hexenhammers und bringt so manche Unschuldige auf den Scheiterhaufen.